Aus dem Dunkel der Legende kehren wir wieder zu den Evangelisten Matthäus und Lukas zurück. Die Frage lautet noch immer: Hat der eine Synoptiker den anderen gekannt? Dass Lukas den Matthäus nicht gekannt und benutzt haben kann, ist vorhin klargestellt worden. Man muss aber auch den umgekehrten Fall in Erwägung ziehen. Ob vielleicht Matthäus das Lukas-Evangelium unmittelbar als Vorlage verwendet haben könnte? Denn man ist sich ja nicht einig, ob Matthäus oder Lukas zuerst geschrieben hat. Auch bei dieser neuen Fragestellung türmen sich die psychologischen Schwierigkeiten sofort zur alten Höhe. Man muss nämlich jetzt, anstatt dem Lukas, dem Matthäus selbstherrliche Behandlung der anerkannten Überlieferung unterstellen. Denn nun hätte er die ursprünglich getrennt überlieferten Worte Jesu, wie sie in historischer Weise das Lukas-Evangelium bringt, willkürlich zu einer fingierten, großen Bergpredigt nachträglich zusammengeschweißt. Und hätte bei dieser Willkürprozedur seinerseits noch den sachlichen Inhalt mancher Worte geändert. Natürlich geht das nicht an, solches Willkürverfahren nun in diesem Falle für begreiflich und möglich zu erklären. Somit wird bestätigt, dass von einer Bekanntschaft zwischen Matthäus und Lukas nicht gesprochen werden kann. Von weiteren Beobachtungen, die gegen eine Bekanntschaft sprechen, sei nur noch folgende namhaft gemacht. Die großen Widersprüche in den Kindheitsgeschichten Jesu bei Matthäus und Lukas. Einerlei, ob man den Fall setzt, Matthäus habe Lukas oder Lukas habe umgekehrt den Matthäus gekannt, einer von ihnen müsste anerkannte Tatsachen eigenmächtig geändert haben. Der Kritiker W. Bußmann meint über diesen Punkt: Man darf fragen, warum Lukas überhaupt noch gewagt hat, ein Evangelium zu schreiben, da Matthäus für ihn schon vorhanden war und so großen Wert besaß. Etwa nur um der abweichenden Vorgeschichte willen? Hier muss angenommen werden, dass Lukas die Vorgeschichte, das heißt die Kindheitsgeschichten des Matthäus, nicht gekannt hat, da er ihr dann nicht so stark hätte widersprechen können. Weil also die Forscher solche Eigenmächtigkeit eines Evangelisten selbst nicht glaubhaft finden, suchen sie die Entlastung dadurch zu bewirken, dass man den Autor jeweils eine Vorlage benutzen lässt, in der angeblich bereits eine abweichende Tradition verzeichnet stand. Oder man flüchtet bis in die Gemeindelegende. Überblicken wir das bisher Gesagte, so müssen wir zugestehen, dass schon die wenigen vorgebrachten Gründe für die Annahme, Lukas habe den Matthäus oder umgekehrt nicht gekannt, von durchschlagender Wirkung sind. Indem wir uns aber anschicken, die Bekanntschaftsfrage damit im negativen Sinne als erledigt zu betrachten, werden wir sogleich eines Besseren belehrt. Und wir sind nicht wenig überrascht, von Beobachtungen zu hören, die das soeben festgestellte Ergebnis glatt wieder umstoßen. Wie? Es sollte tatsächlich Gegengründe geben, die gleichfalls durchschlagend wirken? Wir wollen sehen, wie es damit steht. Von Forschern, die für Bekanntschaft zwischen Matthäus und Lukas plädieren, nennen wir zuerst W. Larfeld. Schon seine allgemeine Erwägung will wohl beachtet sein. In Anbetracht des großen Interesses, welches Lukas nach dem Prolog seines Evangeliums an allen bis dahin existierenden Evangelienschriften nahm, wäre es undenkbar, dass ihm eine Schrift von der Wichtigkeit des Matthäus-Evangeliums unbekannt geblieben sein sollte. Auch wenn umgekehrt Lukas früher geschrieben hätte, könnte man mit Recht sagen, er sei zwar nicht absolut undenkbar, aber höchst unwahrscheinlich, dass dann der später schreibende Matthäus das Evangelium seines Vorgängers nicht alsbald nach seiner Entstehung kennengelernt haben sollte. Aber die Beweiskraft dieser Erwägung reicht natürlich nicht aus, die Bekanntschaftsfrage im positiven Sinne restlos zu erledigen. Dazu sind triftigere Gründe erforderlich. Und an durchschlagskräftigen Gründen fehlt es wirklich nicht. Es sind da nämlich zwischen Matthäus und Lukas eine ganze Reihe von Übereinstimmungen sprachlicher Art vorhanden, und zwar in den Partien ihrer Schriften, die sie beide mit dem Markus-Evangelium gemein haben. J. Schmidt hat sich ganz besonders mit der sprachlich-stilistischen Vergleichung gerade dieser Teile beschäftigt. Es ist auch nur zu billigen, wenn Schmidt sich nicht an irgendwelche hypothetische Vorstufen des Markus, sondern an das tatsächlich Gegebene, nämlich an das Markus-Evangelium in seiner vorliegenden Gestalt hält. Höchst interessant ist es nun, dass Schmidt, der zwar eine Bekanntschaft zwischen Matthäus und Lukas ganz energisch bestreitet und diese negative Meinung mit immer neuen Gründen zu erhärten versucht, dennoch wider Willen zu einem Zeugen für die positive Beantwortung der Frage wird. An vielen Beispielen sprachlicher Art zeigt er, wie Lukas und Matthäus in der Behandlung der aramäischen Wörter des Markus verschiedene Wege eingeschlagen haben, was also keine Bekanntschaft und Abhängigkeit voneinander verrät. Auf Bekanntschaft deutet es auch nicht hin, wenn Matthäus die direkte, Lukas aber die indirekte Rede in der Wiedergabe der Markus-Partien bevorzugt. Die Zahlenangaben des Markus lassen zwar Matthäus und Lukas manchmal gemeinsam weg, aber in anderen Fällen übernimmt bald Matthäus, bald Lukas allein die genauen Angaben des Markus. Das Gesamtergebnis ist wieder ein deutlicher Beweis, dass sie voneinander unabhängig sind. Soweit spricht nun alles gegen eine Bekanntschaft. Aber plötzlich gerät dieser bisher eindeutige Befund in Verwirrung. Beobachtungen sprachlich-stilistischer Art drängen sich auf, welche die Lösung des Problems in die entgegengesetzte Richtung verweisen. Es handelt sich, neben anderen Erscheinungen, besonders um die von uns schon einmal besprochenen gemeinsamen Auslassungen des Matthäus und Lukas an dem Text des Markus. Bekanntlich erklären einige Forscher diese Auslassungen leicht durch die Annahme eines Ur-Markus bzw. einer Grundschrift. Da jedoch alle Ur-Markus- und Grundschrifthypothesen aus urchristlich-psychologischen Gründen abgelehnt werden mussten, so haben wir also jetzt nach anderen Gründen für das sonderbare Zusammentreffen solcher Auslassungen zu fahnden. Schmidt führt zuerst folgende Erklärung an. Die gleiche Tendenz, nämlich das beiderseitige Bestreben nach knapperer Darstellung des Markus-Textes, habe gleiche Auslassungen bewirkt. Dass dieser gemeinsamen Tendenz in vielen Fällen die gleichen Züge zum Opfer fielen, liegt in ihrer Natur. Sie sind eben mehr oder weniger entbehrlich. Schmidts beide letzten Sätze bezeugen eine leichte Unsicherheit und verraten schon dadurch selbst das Zweifelhafte des Erklärungsversuches. Niemand wird leugnen, dass das Bestreben nach Knappheit in einigen Fällen die Gemeinsamkeit der Auslassung begreiflich erscheinen lässt. Nun sind aber nicht bloß einige, sondern eine große Anzahl von gemeinsamen Auslassungsfällen aufzuklären. Und da ist es natürlich verfehlt, diese Erscheinung mit der allgemeinen Tendenz nach Knappheit zu rechtfertigen. Denn das Wesentliche, die vielen gemeinsamen Auslassungen, bleibt immer noch ungeklärt. Wir müssen uns also nach einer besseren Erklärung umtun. Auch Schmidt selbst hat noch eine andere Lösung in Bereitschaft.